an der Saale, hellem Strande, stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer sind verfallen und der Wind streicht durch die Halle, Wolken ziehen drüber hin. Zwar die Ritter sind verschwunden, nimmer klingen Speer und Schild, doch dem Wandersmann erscheinen in den altbemoosten Steinen oft Gestalten zart und mild. Droben winken schöne Augen, freundlich lacht manch roter Mond. Wanderer schaut wohl in die Ferne, schaut in holder Augen Sterne, Herz ist heiter und gesund. Und der Wanderer zieht von dannen, denn die Trennungsstunde ruft und er singet Abschiedslieder, lebe wohl, tönt ihm hernieder.